Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Johannesevangelium, Kapitel 5, Vers 24. Ich versichere euch, wer meine Botschaft hört und an Gott glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er wird nicht für seine Sünden verurteilt werden, sondern ist bereits den Schritt vom Tod ins Leben gegangen. Gott segne dieses Wort. Seine Behauptung. In diesem Bibeltext hier, Bibelvers aus dem Johannesevangelium im Neuen Testament, lernen wir mehr über die, was Jesus Christus behauptet. Und es ist wichtig zu verstehen, dass alles, was Jesus Christus sagt und behauptet hat und behauptet hat, und was er uns lehrt, vor allem in den Evangelien, ist bestätigt worden durch seine Auferstehung, durch Gott selber und durch den Heiligen Geist. Und wir müssen also verstehen, dass jedes Wort, das Jesus spricht, eben absolute Wahrheit ist, aufgrund der Wiederauferstehung. Denn das ist einzigartig in der Geschichte, in der Menschheitsgeschichte. Das ist einmal passiert und das wird so nicht wieder passieren. Und somit eben hier verstehen wir seine Behauptung, wenn er uns versichert, dass es darum geht, dass er uns verspricht, wenn wir seine Botschaft hören, also die gute Nachricht, ja, die Gospel, dass Jesus Christus gekommen ist, um für uns als reue Sünder zu sterben am Kreuz und alles Böse, Sünde, Tod und Teufel und alles Böse ein für alle Mal besiegt hat, dass das eben durch die Wiederauferstehung ja nicht nur bestätigt ist, sondern dass eben wir, die wir seine Botschaft hören und dann an Gott glauben, dass wir das ewige Leben haben. Und darauf kommt es an. Was er hier sagt, lest mal selber durch, ja, den Vers 24, im Nachfolgenden, das ist keine Einladung, also dass wir für unsere Sünden nicht verurteilt werden. Das heißt nun nicht, dass wenn wir an Christus glauben, dass wir weiter in der Sünde leben und Sündhaftigkeit. Das hat damit nichts zu tun. Wir verstehen, dass wir in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus wachsen, dass er uns hilft, durch den Heiligen Geist uns von der Sünde abzuwenden, sodass wir eben nicht weiter Sünde begehen wollen. Und das ist unsere Herzensangelegenheit. Denn wir wollen in und durch Jesus Christus wachsen. Genauer gesagt, ihn in und durch uns ihn, Jesus, wachsen lassen in unseren Herzen. Und so ist eben die Einladung hier zu verstehen, dass wir hier jetzt schon das ewige Leben haben, in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus als reue Sünder. Und nicht, wenn wir sterben und nicht, dass wenn das Jesus Christus das zweite Mal zurückkommt, bevor wir sterben sollten, ja. Also das ist wichtig zu verstehen, dass wir jetzt schon das ewige Leben haben. Also wir sind neu geboren, sozusagen, ja, und darauf kommt es an, und das ist eben nicht nur eine Behauptung, die Jesus Christus hier aufstellt, sondern wie gesagt, ist bestätigt worden durch seine Wiederauferstehung, und das ist Gott selber in der Dreifaltigkeit manifestiert, durch Gott Vater, Gott den Sohn, unseren Jesus Christus, und den Heiligen Geist bestätigt worden, und darauf kommt es an, zu verstehen, dass Jesus Christus nicht Sachen nicht nur behauptet hat, sondern dass er möchte, dass wir seiner Nachricht folgen und uns einlädt. Aber das können wir nur durch unseren freien Willen tun. Und ja, geht mal rein ins Johannesevangelium. Da sind sehr, sehr viele Behauptungen auch, die Jesus aufstellt. Aber lest das mal durch und denkt mal drüber nach. Lasst es euch zu Herzen gehen. Und was Jesus Christus vorhat in unserer persönlichen Beziehung mit uns, das ist sehr, sehr unterschiedlich von Person zu Person. Und auch Jesus' Zeitrahmen ist sehr unterschiedlich von Person zu Person. Denn er sieht ja Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft alles in einem. Und wir können das nicht, das kann unser Jesus. Lieber Jesus, wir danken dir für deine Behauptung und dass du uns einlädst, dass wir, wenn wir deine Botschaft hören und an dich glauben, dass wir das ewige Leben haben, Das macht uns Mut und gibt uns Hoffnung und stärkt uns, vor allem in Zeiten der Not und in schwierigen Lebenslagen, aber auch zu allen Zeiten. Und auch zu verstehen, dass du dich nicht abwendest von uns, wir, die wir als reuige Sünder zu dir kommen, sondern dass du uns einlädst, immer wieder in dein Wort zu gehen und uns daran zu erinnern, was du getan hast für uns am Kreuz. Und dass du uns hilfst, tagtäglich sich uns dir unterzuordnen und in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen. Wir danken dir, Jesus, und beten dies in deinem geeichten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.